zupf die gelben Blätter aus dem Strauch. Ein Zopfgesicht lacht vom Nachbartisch herüber. Epauletten glänzen, Säume schleifen auf dem Kies. Da der Bote einer Liebe, ein Knopf ist lose, dort löst sich eine Naht. Ihm gegenüber eine Lust, die nur verschlingen will. Der Wind zupft die gelben Blätter aus dem Strauch. Die letzten schönen Tage sollen kommen. In den ausgedünnten Hecken schlendern zu viele, als gäbe es noch mehr zu finden als Abdrücke ihrer Spur. Der Wind zupft die gelben Blätter aus dem Strauch. Die letzten schönen Tage sollen kommen. Überall verliert sich Zeit in Frage. Warum jetzt hinter Blumenhäuten wenden? Geprügelt, krank und andere ihr Leben beenden. Der Wind zupft die gelben Blätter aus dem Strauch. Gleich setzt der Glockenschlag, bei dem ein letzter Indianer auf einer Pygmäenhochzeit tanzt. Schlangen spielen, Mäntel ziehen langsam aus, jeden zu umarmen. Der Wind fährt in die ausgedünnten Hecken, zupft gelbe Blätter aus, entblößt Gebeine, grinsen Härchen. Letzten schönen Tage sollen kommen. Überall verliert sich Zeit in Frage. Warum? Unausrottbar das Verlangen, dass etwas über Leben steht. Der Wind zupft die gelben Blätter aus dem Strauch. Die letzten schönen Tage sollen kommen. Die letzten schönen Tage sollen kommen.